Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Welche Rolle spielt das Geld in unserem täglichen Zusammenleben? Mit dieser Frage hat sich der Soziologe und Philosoph Georg Simmel schon früh beschäftigt. Mit seiner Philosophie des Geldes hat er sich nicht nur Freunde gemacht. Seine Vorlesungen waren aber immer gut besucht. Denn Simmel hat nicht nur unseren Umgang mit dem Geld kritisch in Frage gestellt. Dies ist die philosophische Bedeutung des Geldes. Dass es innerhalb der praktischen Welt die entscheidendste Sichtbarkeit, die deutlichste Wirklichkeit der Formel des allgemeinen Seins ist, nach der die Dinge ihren Sinn aneinander finden und die Gegenseitigkeit der Verhältnisse, in denen sie schweben, ihr Sein und So-Sein ausmacht. Ich glaube, dass Simmel eigentlich heute erst aktuell ist. Das ist vielleicht das Allerwichtigste. Die Illusion des Konsumismus. Das wird jetzt eigentlich erst wirklich klar. Ja? Das hat Simmel alles ja schon vorausgesehen. Das heißt, er ist aktueller denn je. Im Zuge der Industrialisierung und des aufstrebenden Kapitalismus entsteht im 19. Jahrhundert eine Fülle von Theorien, die sich mit den Bewegungsgesetzen des Geldes auseinandersetzen. Zu nennen sind die Wirtschaftswissenschaftler David Ricardo oder Adam Smith, aber auch Karl Marx. Doch so spektakulär diese Gedanken waren, keiner kam auf die Idee, das Wesen des Geldes selbst zu untersuchen. Das änderte sich im Jahr 1900, als der Philosoph und Begründer der deutschen Soziologie Georg Simmel seine Philosophie des Geldes veröffentlichte. Er sagt, ich nehme das Geld als ein Symbol dafür, wie die moderne Gesellschaft überhaupt zu der geworden ist, der sie ist. Der Bielefelder Literaturwissenschaftler und Simmel-Kenner Ingo Meyer. Und man hat schon damals festgestellt, es ist ein genialer Wurf zu sagen, ich nehme das Allertrivialste, was wir alle heute in der Tasche haben, nämlich Geld. Geld nehme ich als Aufhänger, als Symbol auf die Situation der Gesellschaft, in der wir uns alle befinden. Georg Simmel wird am 1. März 1858 als jüngstes von 7 Kindern einer wohlhabenden Berliner Kaufmannsfamilie geboren. Er studiert an der Friedrich-Wilhelms-Universität, die heute den Namen Humboldts trägt, mehrere Fächer, unter anderem Philosophie und Geschichte. Nach Abschluss des Studiums wird er Privatdozent für Philosophie an seiner Universität. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird Berlin, Hauptstadt des Deutschen Reiches, explosionsartig zu einer boomenden Banken- und Handelsmetropole. War die Stadt vorher eher bieder und verschlafen, spülen jetzt Kolonialhandel und die Aufbruchsstimmung der Gründerzeit große Mengen Kapital hinein. Die Zahl der Wohlhabenden nimmt zu und das Geld ist ein allgegenwärtiges Thema, auch für Georg Simmel. Doch er fragt nicht wie ein Wirtschaftswissenschaftler nach der Funktion des Geldes, sondern er geht das Thema philosophisch und soziologisch an. Welche Rolle hat es in unserem Wertesystem? Wie hat es sich im Lauf der Jahrhunderte verändert? Wie kommt es, dass sein Stellenwert schon fast universell zu nennen ist? Die Ökonomen sagen ja, wieso? Wir brauchen eigentlich das Geld gar nicht weiter zu untersuchen. Hans-Peter Müller, Soziologe an der Humboldt-Universität Berlin und Mitherausgeber des Simmel-Handbuchs. Das ist sozusagen erleichtert den Tausch, mehr nicht. Ne? Und er stellte halt fest, dass der magisch-mystische Mehrwert des Geldes besteht eben darin, sich zum absoluten Mittel aufzuschwingen. Und der Witz ist der, das absolute Mittel wird dann in ganz verkehrter Weise auch zum absoluten Zweck. Die Menschen vergessen nämlich, so Georg Simmel, über dem permanenten Gelderwerb und der ewigen Lust daran, es zu vermehren, wozu sie das Geld eigentlich verwenden wollten. Wir können uns zwar einen hochauflösenden Fernseher kaufen, 2 Autos besitzen oder mehrere Uhren, doch irgendwann ist der Bedarf gedeckt. Beim Geld, so Georg Simmel, verhält es sich anders. Es gibt keine Sättigungsgrenze. Man kann immer noch mehr Geld haben. Das versucht Simmel philosophisch und soziologisch zu fassen, dass sozusagen Geldbesitz beides verleiht. Ne? Potenz im Sinne von Macht und Potenzial im Sinne von Möglichkeiten. Und plötzlich wird aus Denkmöglichkeiten werden reale Möglichkeiten. Ich kann unheimlich viel machen. Wie jeder Soziologe untersucht auch Georg Simmel das Funktionieren des Selbstverständlichen. Es geht nicht darum, wie etwas funktioniert, sondern warum. In Bezug auf das Geld bedeutet das für Georg Simmel: Nicht was das Geld ist, sondern wozu es ist, verleiht ihm seinen Wert. Georg Simmel behandelt Fragen, die uns im Alltag wenig interessieren. Wir gehen zur Tramhaltestelle und sehen es als normal an, dass die Bahn auch irgendwann kommt und uns ans Ziel bringt. Je trivialer etwas ist, desto mehr findet es die Aufmerksamkeit des Soziologen. Und Geld ist in der Moderne ebenso normal wie allgegenwärtig. Deshalb, so Hans-Peter Müller, wird es für Georg Simmel so interessant und zu einem Forschungsgegenstand. Das Geld ist ein ideales Fragment, an dem man die gesamte Gesellschaft, Kultur und menschenmachenden Persönlichkeiten sozusagen untersuchen kann. Das kann man da wirklich exemplarisch durchdeklinieren. Und genau das hat er gemacht. Was da aber drin steckt, also am Geld sozusagen die Moderne zu exemplifizieren, paradigmatisch zu exemplifizieren, das ist bis heute nicht ausgeschöpft. Geld, so Georg Simmel, hat ein doppeltes Gesicht. Auf der einen Seite ist es der große Gleichmacher. Jeder braucht es und jeder, egal ob Generaldirektor oder Hilfsarbeiter, kann mit ihm Waren und Dienstleistungen erwerben, ohne über andere Qualitäten verfügen zu müssen. Keiner fragt danach, welches religiöse Bekenntnis, welche sexuelle Orientierung jemand hat oder welche Partei er wählt, wenn er etwas kauft oder eine Rechnung begleicht. Es ist sehr bezeichnend, dass man das kursierende Geld flüssig nennt. Wie einer Flüssigkeit fehlen ihm die inneren Grenzen. Hier ordnet sich das Geld einer Kategorie von Lebensmächten ein, deren sehr eigenartiges Schema es ist, dass sie ihrem Wesen und ursprünglichen Sinn nach sich über die Gegensätze erheben. Georg Simmel nennt das die Veräußerlichung von Beziehungen. Wer bezahlen kann, schützt aber gleichzeitig auch sein Innerstes. Wer Bares auf den Tisch legt, erspart sich Fragen und ist unabhängig. Auf der anderen Seite aber grenzt das Geld auch aus. Es markiert Unterschiede, die nichts mit dem Charakter, der Berufsausbildung oder der sozialen Herkunft zu tun haben. Im Rotary-Club oder einer renommierten Kölner Karnevalsgesellschaft heißt es, ohne Vermögen kein Eintritt. Georg Simmel beschreibt dieses Janusgesicht des Geldes folgendermaßen: Das Geld ist das umfassendste Beispiel auch für diese Tatsache, dass auch die radikalsten Unterschiede und Gegnerschaften in der Menschenwelt immer noch für Gleichheiten und Gemeinsamkeiten Raum geben. Indem das Geld ebenso Symbol wie Ursache der Vergleichgültigung und Veräußerlichung alles dessen ist, was sich überhaupt vergleichgültigen und veräußerlichen lässt, wird es doch auch zum Torhüter des Innerlichsten. Der springende Punkt dieser Analyse ist, dass in vormodernen Zeiten Geld ein Äquivalent war zu einem Wert, den man mit Händen greifen konnte. Der Silber- oder Goldgehalt einer Münze bestimmte, was man mit ihr machen konnte. Georg Simmel nennt das den Substanzwert des Geldes. Doch irgendwann wurden die kostbaren Metalle knapp. In der frühen Neuzeit führte man deshalb eine Bescheinigung ein, auf der eine Zahl stand, das Papiergeld. Georg Simmel spricht hier von einem Funktionswert des Geldes. Der Literaturwissenschaftler Ingo Meyer: Gesellschaft ist Relation, ist Beziehung. Mal gehen wir Beziehungen ein, mal lösen wir sie. Es muss ein Grundtenor da sein, damit das überhaupt funktioniert. Und deshalb ist tatsächlich Simmel ein Vordenker. Eigentlich besteht die moderne Gesellschaft auf Relativität, auf Beziehungen, die sich immer wieder neu konfigurieren, lösen, wir neu anbahnen, egal wo sie sind. Wir sind nicht mehr lokal gebunden, aber unter Risiko. Bei Simmel sind sie in der Moderne einerseits völlig frei und andererseits total abhängig. Geld wird abstrakter, weil es nicht mehr an einen konkreten, messbaren Wert gebunden ist. Und es durchdringt in der Moderne alle Bereiche des menschlichen Lebens. Verkürzt gesagt behauptet Simmel, mit Geld geht alles. Man kann, sagt Simmel zynisch, auch Liebe kaufen. Und sie können Brötchen kaufen. Und sie können sich Hilfskräfte kaufen. Allerdings in der Moderne, das ist Simmels geniale Idee, nur noch über Geld. Nicht mehr über Vertrauen, nicht mehr über Dankbarkeit, nicht mehr über Verwandtschaftsbeziehungen. Das ist modern. Bis heute wird darüber spekuliert, warum Georg Simmel seine Schrift Philosophie des Geldes nannte. Der wahrscheinlichste Grund ist, er wollte sich abgrenzen von der Fülle wirtschaftswissenschaftlicher Publikationen, die zu seiner Zeit erschienen. Hinzu kommt, dass er klarstellen wollte, dass das Geld Dimensionen hat, die über die Ökonomie hinausgehen. Es ist eben nicht nur eine wirtschaftliche Kategorie, sondern auch eine lebensphilosophische und lebensweltliche. Georg Simmel entgeht in der pulsierenden und zunehmend vergnügungssüchtigen Großstadt Berlin nicht, dass die Menschen immer nervöser werden und sich von ihrem seelischen Kern entfernen. So sagt er: Der Mangel an Definitivem im Zentrum der Seele treibt dazu, in immer neuen Anregungen, Sensationen, äußeren Aktivitäten eine momentane Befriedigung zu suchen. Diese Befriedigung liegt dabei unter anderem im Geld, genauer gesagt in der Jagd nach ihm. Geld wird absolut. Alles, auch die Verhältnisse der Menschen untereinander, wird ihm untergeordnet. Durch diese Erkenntnis wird Georg Simmel jedoch nicht zu einem grantigen Kritiker der Moderne, sondern er ist Realist. Er stellt fest, auf was sich der Mensch der Moderne einstellen muss, so Ingo Meyer. Simmel sagt, wir sind auf uns selbst gestellt und das Geld hat, wie viele andere Dinge auch, einen immensen Beschleunigungseffekt und Effekt, der die Dinge viel komplizierter macht, aber auch viel subtiler. Und zugleich sind sie als Individuum gefordert, mach da mit, oder du gehst unter. Geld bestimmt unser Agieren im Alltag wie auch in der Lebensplanung. Es schafft, unabhängig von ethischen Gesichtspunkten, Normen, wie wir miteinander umgehen. Ingo Meyer gibt hierfür ein Beispiel. Sie können morgens nicht zum Bäcker gehen und sagen, ich brauche 2 Brote und 3 Brötchen und ich kann, weil ich kein Geld habe, ja vielleicht nachher abwaschen. Ja, Sie werden kein Brot bekommen. Und Sie können auch nicht zu Mercedes gehen und einen Neuwagen kaufen und sagen, ich habe jetzt kein Geld dabei, aber 2 Goldbarren. Einen der Gründe dafür, dass wir heute nicht mehr mit Naturalien oder Edelsteinen bezahlen können, sieht Georg Simmel darin, dass Geld Vertrauen schafft. Er geht sogar so weit zu behaupten, dass eine moderne Gesellschaft nur dann funktionieren kann, wenn es eine allgemeine und verbindliche Instanz gibt, die jeder anerkennt, in diesem Fall das Geld. An die Stelle des Gottvertrauens, so Ingo Meyer, tritt nun das Geldvertrauen. Wenn Sie zum Beispiel zur Sparkasse gehen oder zur Deutschen Bank und sagen, ich möchte einen Laden aufmachen, ich brauche einen Kredit von 10.000 Euro, worauf wird dann spekuliert? Ist der Mann seriös? Das heißt also, das Medium Geld ist nicht mehr interaktiv, weil es wird ja im Moment verzichtet auf Zahlung, sondern Sie bekommen im Geldsystem Kredit im Grunde auf Vertrauen. Die Moderne sagt Simmel, durch die Entkopplung vom Substanzwert des Kostbaren auf Vertrauen hin, ist es möglich, dass man ihnen über Differenzierung des Zahlsystems sagt, okay, wir vertrauen ihnen. Ja? Und das ist eine, nach Simmel, ungemeine Bereicherung der Handlungsspielräume, die Sie haben. Denken Sie an Ich-AGs oder sowas. Ja. Da wird vertraut darauf, dass der Mann oder die Frau etwas reißt, etwas aus dem Boden stampft. Das erst ermöglicht nach Simmel überhaupt ein modernes Gesellschaftssystem. Neben seiner Philosophie des Geldes veröffentlicht Georg Simmel eine Fülle von Artikeln, Essays und weiteren Büchern. Dabei beschäftigt er sich des Öfteren mit Alltagsphänomenen wie dem Abenteuer oder der Bedeutung von Geheimnissen. Niemals hat er eine vorgefertigte Theorie. Er entwickelt sie im Lauf seiner Arbeit. Das Ableiten von einer Theorie auf Einzelfänomene bringt nichts Neues. Das ist der Witz. Simmel macht das vorne gleich klar und sagt, ich bringe ein das Weltfühlen in der Moderne. Und das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. In der Wissenschaft hat das Weltfühlen, wer sind wir, wo stehen wir, keinen Ort. Und Simmel ist der Erste und machte deshalb auch also großen Eindruck auf die späteren Leute wie Benjamin, Horkheimer und Adorno. Wir müssen verstehen, wo wir uns befinden und wir müssen verstehen, wie wir uns in der Moderne fühlen. Und wir müssen die Phänomene wieder in den philosophischen Diskurs einbringen. Nicht ableiten, nicht Vernunft, nicht Moral. Das ist langweilig, das ist Bullshit. Wir müssen an die Dinge rangehen. Georg Simmels Bücher verkaufen sich sehr gut. Seine Vorlesungen sind brechend voll. Darüber hinaus steht er in regem Kontakt mit Schriftstellern, Musikern und bildenden Künstlern seiner Zeit. Die Dichter Rainer Maria Rilke oder Georg Heym gehören ebenso zu seinem Freundeskreis wie der Bildhauer Auguste Rodin. Trotzdem bleibt Georg Simmel Privatdozent. Er wird vorerst nicht Professor und bekommt keinen Lehrstuhl. Das skandalöse Hauptargument dafür: er ist Jude. Wenn er mehr Kompromisse eingegangen wäre, hätte er wahrscheinlich auch noch einen Lehrstuhl bekommen. Hat aber nicht. Er hat das gemacht, was ihn interessiert hat. Und dann hat er das einfach veröffentlicht und hat mal geguckt, was passiert. Und die Leute waren immer überrascht und begeistert. Das war immer jedes Mal das Gleiche. Aber die Kollegen waren neidisch und fanden das unmöglich. Der zweite Anlass für seine Ausgrenzung aus dem akademischen Betrieb der Wilhelminischen Gesellschaft: er ist ein Star. Während seine Professorenkollegen in ihren Seminaren vor einem Häuflein Interessierter sitzen, platzen die Hörsäle bei Simmel-Vorlesungen aus allen Nähten. Denn er macht etwas, was im damaligen Deutschland extrem ungewöhnlich ist. Er regt die Studenten an, selbstständig zu denken. Damit beeindruckt er. Aber das erzeugt auch schlicht und einfach Eifersucht. Georg Simmel weiß das und versucht, dem entgegenzuwirken. Denn er will nicht zu einem Modephilosophen werden, in dessen Vorlesungen man geht, weil jeder hingeht. So verlegt er seine Veranstaltungen auf den späten Nachmittag, in der Hoffnung, dass die Studenten zu ermüdet sind, um ihm noch zuhören zu können. Das nützt aber nichts. Er bleibt Kult. Hinzu kommt eine Veröffentlichung aus dem Jahr 1893, die unter den preußisch sturen Geisteswissenschaftlern einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hatte, so sein heutiger Kollege Hans-Peter Müller. Er hatte diese Kritik der ethischen Grundbegriffe geschrieben und da blieb kein Stein auf dem anderen. Der hat alles dekonstruiert, egal welche philosophischen Systeme. Das heißt, er galt als zersetzend, dann als spitzfindig, als geistreichelnd. Das war jetzt auch kein Kompliment, geistreichelnd. Dann hatte er den größten Frauenanteil in seinen Vorlesungen an der Berliner Universität. Damals war es noch so, dass man Frauen zulassen musste. Er hat alle zugelassen. Dann kamen die auch noch aus Osteuropa, St. Petersburg und so weiter. Also schöne Russinnen. Und dann war er bekannt wie ein bunter Hund. Das war ein Promi. Das passte nicht zum Wilhelminismus. In seinem Tagebuch notiert Georg Simmel: höchste Lebenskunst? Sich anpassen, ohne Konzessionen zu machen. Unglückseligste Naturanlage, immerzu Konzessionen zu machen und doch damit keine Anpassung zu erreichen. Durch seine Philosophie des Geldes fühlen sich nicht nur manche Kollegen aus Philosophie, Geschichte oder Völkerkunde auf den Schlips getreten. Denn Georg Simmel hat in seiner Schrift auch eine Beziehung des Geldes zur Religion gezogen, wenn auch sehr moderat. Noch Jahre später wird er hierfür angefeindet. In einem Brief schreibt er: es gehört eigentlich so wenig dazu, sich gegenseitig eine Freude zu machen. Und es ist einer der am schwersten erträglichen Gedanken, zu denen mich das Leben gebracht hat, wie leicht es die Menschen doch hätten, sich die Welt zum Paradies zu machen und dass sie es stattdessen vorziehen, sie sich zur Hölle zu machen. Was uns heute als selbstverständliche Aussage erscheint, dass nämlich das Geld quasi religiöse Züge annimmt, ging in der Zeit um die vorletzte Jahrhundertwende an den Rand des Skandals. Dabei hatte Georg Simmel niemals behauptet, so Hans-Peter Müller, der schnöde Mammon sei der eigentliche Gott, sondern: das Geld ist wie Gott, aber das Geld ist nicht Gott. So könnte man das vielleicht fassen. Es ist allmächtig, wie Gott. Und es ist auch allwissend in dem Sinne, dass Geld am Ende immer Recht behält. Die Amerikaner haben den Spruch: where money talks, power listens. Wo das Geld redet, hört die Macht nur noch zu. Im 21. Jahrhundert sind Megaunternehmen wie Amazon oder Google von der Politik kaum noch zu kontrollieren. Denn es geht um Summen, die beispielsweise vor 40 Jahren selbst einem erfolgreichen Geschäftsmann astronomisch erschienen wären. So übersteigt das Vermögen des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg den Gesamthaushalt der meisten afrikanischen Staaten. Und auch in anderen Bereichen zeigt sich eine Tendenz, die Georg Simmel bereits vorausahnte und beschrieb: jedes vernünftige Maß geht verloren. Das Geld repräsentiert keinen Wert mehr, sondern wird zum Selbstzweck. So kostete der brasilianische Fußballspieler Neymar den französischen Verein Paris Saint-Germain über 220 Millionen Euro. Er selbst verdient dort geschätzte 30 Millionen pro Saison, die ihm allerdings Medienberichten zufolge zu wenig sind. Warum macht jemand so etwas? Georg Simmel hat hier eine Antwort, die er Superadditum nennt, auf Deutsch so viel wie überschüssige Zugabe. Man will mehr, als man braucht. Der Soziologe Hans-Peter Müller setzt das in Beziehung zu unserer Zeit, zu dem immensen Vermögen der Milliardäre dieser Erde, das sich von selbst immer weiter zu vermehren scheint. Man kann damit eigentlich nichts anfangen. Deshalb machen die ja auch alle ihre Stiftung, damit sie irgendwie das Gefühl haben, irgendwas Gutes damit zu tun oder irgendwas anzufangen damit. Sei denn, man ist Ronaldo und kauft einen Ferrari nach dem anderen. Aber auch die werden im Wert steigen. Und zwar einfach deshalb, weil ihn Ronaldo mal besessen hat. Und das hat Simmel aber auch beobachtet in der Philosophie des Geldes. Es ist das Verdienst Georg Simmels, bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen Zusammenhang herausgearbeitet zu haben, der uns heute sehr stark beschäftigt. Unsere technischen Errungenschaften, unser naturwissenschaftliches Wissen und unsere Beziehung zum Geld haben eine Eigendynamik entwickelt, der wir uns nicht mehr bewusst sind. 7 Jahre nach dem Erscheinen der Philosophie des Geldes artikuliert Georg Simmel in seinem Buch Schopenhauer und Nietzsche sein Unbehagen an der Moderne, ohne allerdings dabei in einen Pessimismus zu verfallen. Wollte man ganz kurz die Entwicklung charakterisieren, die die Zivilisation seit Goethes Tod genommen hat, könnte man vielleicht sagen, dass sie auf die Steigerung des materiellen Lebensinhaltes ausgerichtet war, während die Kultur, der Geist und die Moral der Menschen keineswegs die gleichen Fortschritte gemacht haben. Der den materiellen Dingen innewohnende Wert ist wesentlich schneller gestiegen als der innere Wert der Menschen. Die akademische Anerkennung für den großen Denker Georg Simmel kommt fast zu spät. Nach jahrelangem Bemühen wird er 1914 Philosophieprofessor in Straßburg, das damals noch zum Deutschen Kaiserreich gehört. Er stirbt am 26. September 1918. Das war ein weiterer Radio Wissen Podcast aus der Philosophie. Michael Reitz porträtierte den Philosophen und Soziologen Georg Simmel, der auch der Frage nachging, wie das Geld unsere Gesellschaft verändert. Regie führte Martin Trauner, in der Technik war Regina Stärke. Es sprachen Beate Himmelstoß und Friedrich Schloffer. Redaktion Bernhard Kastner.